Live. DJ Session. Mit and him. Hey, hey, Sektor, ihr hört 1 live. Und das mit der 1 live DJ Session. In der letzten Stunde habt ihr das Set gehört von unserem heutigen Gast DJ Robin Schulz. Und hier geht's jetzt weiter mit and him aus unserem 1 live DJ Session Residency. Viel Spaß jetzt mit 60 Minuten in the Mix von und mit and him. We'll be right back. Put that queen up, put that one. Live und das ist die dritte Stunde der 1 Live DJ Session. Wir haben heute Anthem aus unserem Resident Team für euch zu Gast. Was ihr gerade gehört habt, war Wagatoni von Krizologo, Adam und Masuma. Und weiter geht's mit Anthems Hit Mon Corps, den sie letzten Sommer released haben. Viel Spaß damit! Wir sind mitten in der dritten Stunde der 1Live-DJ-Session mit unserem heutigen Resident-Duo Entim. Gerade mit ihrem Track Acido. Und weiter geht's jetzt bei den beiden Kölner DJs mit My Mind von Lanz, Arroz und Papago. Viel Spaß damit. Yeah. DJ Session. Und das war die 1 Live DJ Session für diese Woche mit mir, Mogwai, unserem Gast DJ Robin Schulz. Und gerade läuft noch der Resident Mix von unserem Resident DJ Duo Entim. Wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das einfach in unserer 1 Live App machen. Da findet ihr wie immer alle Episoden der DJ Session jederzeit zum Nachhören. Ich wünsche euch weiterhin eine fantastische Nacht, einen grandiosen Karneval und wir hören uns nächste Woche hier wieder. In 1 Live ab 22 Uhr bis 1 Uhr, wie immer, jeden Samstag. Bis dahin, macht's gut. Where are those slides?